Vom 9. bis 11. September machte die Nachricht über den erfolgreichen Kernsprengkopf-Explosionsversuch in der TVJK weltweit Schlagzeilen. Die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsender, Nachrichtenwebsites, Internetfernsehen und Homepages in Iran, Nigeria, Angola, Russland, Nepal, Indien, Frankreich, der Demokratischen Republik Kongo, Tschechien und Polen brachten die Nachricht unter anderem mit den Titeln wie Nordkorea, Vollendung der Beurteilung der Stärke des neu entwickelten Kernsprengkopfes und Nordkorea, Bestätigung des Atomsprengkopf-Explosionstests gegen die feindliche Politik der USA.